hier mit mir auf der Mandoline. Dill, dill, dill, dill, dill, dill, dill, dill, auf der Mandoline. Immer nur mit mir, spiel mit keinem anderen, spiel immer nur mit mir.